Sie denkst du für die Neider, ich komme mit Pets, ich glänz vom Designer. Wieder mal der Beste, Beste bin deiner. Digga, ich bang, du denkst, es war einfach. Kommen alle Weiber wie ne Leiter, geh ich hoch. Aber wer me flow, wow, Fußballer, Losballer, wo sind deine Jungs? Wo kommen nur mit Wohnung 6 Pro? Kicke die Reime und schlüpfe die Scheine. Geh mal du lieber zur Seite. Digga, ich komme alleine und halte dich wie keine Schande. Alleine, du Pisser, du Pisser, du redest so viel. Ich scheiße dich auf, Digga, bon Appetit. Mein Vorname G, wer me speed, Katze, du weed. Meine City, ja, Habib, also geh weg. Auf dem Weg nach oben, will die Melio. Zur Seite, Digga, ich will alles hoch. Für dich ist mehr los, eine Liga viel zu hoch. Und bald bin ich in den Charts und ich hab alles. Mehr Bomo auf dem Schuss, Schuss, Schuss, Schuss, Schuss. Mein Name wird bald groß, groß, groß. Oder Russ ist ein Schüssel fallen die gewohnt. Zero, Biro, Babyface, doch der kleine Clown, die jetzt rein ich auf. Hol mir deine ganze Generation, doch mach mir nicht auf. John Club, Bandam, Bam, Bam. Lieber geh, hier kommt die Green Nuts am Ehe. Ich bin nachts im Café, wenn du gib ihm, dann muss die mitziehen. 7-4, schrei in die TV, seh ich. Dein Night schreit, weil meine Zeilen fly, Muay Thai Kicks, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, Big, zur Seite, Digga, ich will alles hoch. Für mich ist mehr los, eine Liga viel zu hoch. Und bald bin ich in den Charts und ich hab alles los. Mehr Bomo auf dem Schuss, Schuss, Schuss, Schuss, Schuss. Mein Name wird bald groß, groß, groß. Oder Russ ist ein Schüssel fallen die gewohnt. Ja, Mann, ich hab's euch gesagt, alle. Ich hab schon alles nur durch Handy, wie du's gefickt, Mann. Ihr habt lang genug gewartet, aber jetzt bin ich da und ich werd alles auseinandernehmen. Ihr habt grad einen Original Mermi Flow gehört. Aber jetzt wird's krasser. Jetzt kriegt ihr den krassesten Part, Mann. Gökhanabe, Baller, los, du den Ha, wuh. Bam, bam, wie ein Pumpkin bin ich dran, Mann. Asoziale Flows, morgen eine Maßnahme. Bitte lass mal deine Gangsterfilme, weil ich dich nur am Nestern will. Du den Hammer, da fragt man, aber kriegst du Plakats. Komm mal mit dem Bratan, fass, da, Baller wieder unnormaler Fluss. Deine Hose gucken zu, weil der Mero, wer da fickt mit der Schuss. Ich zeig dir die Gegend, weil DJ Rapada sind Regeln hier in meiner Stadt. Ja, Hero, ja, Mero will alles, denn alles ist Para und Para macht Tat. Es schießt auf Enemies und jeder sieht, wer Welle schiebt, fällt immer tief, wenn ich Helle zieht, ja, das kennen sie. Auf dem Weg nach oben will die Million. Geh zur Seite, Digga, ich will alles hoch. Für dich ist mehr los, eine Liga geht zu hoch. Und bald bin ich in den Charts und ich hab alles.